Kapitel 4. Wo sind all die Tiere hin? Aufbruch ins Unbekannte. Zu Beginn unserer Geschichte hatten wir Menschen uns noch nicht auf dem gesamten Erdball breit gemacht. Wir siedelten nur in ganz wenigen, weit auseinanderliegenden Gebieten. Unsere Sapiens-Vorfahren lebten in Afrika, die Neandertaler in Europa und im Mittleren Osten, die Denisovaner in Asien und die Zwergmenschen auf der Insel Flores. In vielen anderen Gegenden wohnte dagegen keine Menschenseele. Weder in Amerika noch in Australien und auch nicht auf Inseln wie Japan, Neuseeland, Madagaskar oder Hawaii. Woran lag das? Ganz einfach. Wir Menschen sind nicht die allerbesten Schwimmer. Hin und wieder schafften es zwar Vorfahren von uns auf eine Insel, aber nur, wenn sie dicht am Festland lag, wie Flores. Das offene Meer konnten sie nicht überqueren. Orte wie Australien und Hawaii waren unerreichbar. Vor 70.000 Jahren dann brachen die Sapiens schließlich von Afrika aus zu Fuß auf und schwärmten in alle Richtungen aus. Nach Europa, wo sie auf die Neandertaler trafen, nach Asien, wo die Denisovaner lebten, und noch weiter nach Osten, bis zum äußersten Ende des asiatischen Kontinents. Doch obwohl danach nur noch Wasser kam und es für sie nicht weiterging, hielt sie das nicht auf. Die Sapiens wussten nämlich inzwischen, dass Holz schwimmt, und hatten eine geniale Idee. Sie banden große Holzklötze zu Flößen zusammen, hüllten Bäume zu Kanus aus und stachen in See. Das war ein gewaltiger Schritt. Auch einige Tierarten hatten sich im Laufe der Zeit von Landlebewesen zu Meeresbewohnern entwickelt. Die Vorfahren der Wale zum Beispiel lebten noch auf dem Trockenen und hatten ungefähr Hundeformat. Vor etwa 50 Millionen Jahren begannen dann einige dieser hundegroßen Wesen in Flüssen und Seen Fische und Kleintiere zu jagen. Forscher haben das Skelett eines solchen Walvorfahren in Pakistan entdeckt und Pakicetus getauft. Die Nachfahren des Pakicetus verbrachten immer mehr Zeit im Wasser und passten sich dem nassen Lebensraum an. Nur noch selten wagten sie sich an Land. Ihre Füße, die sie kaum noch zum Laufen brauchten, schrumpften und verwandelten sich in Flossen. Der Schwanz verlängerte und verbreiterte sich zu einer perfekten Schwimmhilfe. Irgendwann blieben die Tiere dann dauerhaft im offenen Meer. Ihre Körper passten sich der Weite des Ozeans an und sie wurden zu Walen. Natürlich vollzog sich diese Entwicklung nicht über Nacht. Sie dauerte Millionen von Jahren. Kein Tier bekam während seiner Lebenszeit den Wandel mit. Kein Tier wurde als kleiner Landbewohner geboren und endete als Ozeanriese. Kein Tier fühlte sich jemals als Viertel- oder Halbwal. Auf jeder der vielen Entwicklungsstufen hin zum Wal blieb jedes Tier genau dasselbe. Und es war zufrieden damit. Würde einer der hundegroßen Walvorfahren einem heutigen Wal begegnen, er würde nicht im Traum auf die Idee kommen, dass dieser Meereskoloss sein Ur-Ur-Urenkel sein könnte. Und wer weiß schon, ob Wale die letzte Stufe dieser Entwicklung sind. Vielleicht verwandeln sie sich ja noch weiter und sind in 50.000 Jahren nicht mehr wiederzuerkennen.